Hast du X, Y, Kralala, ah, Surround. Da, da. Müsste eigentlich gehen, ne? Das gut, wenn man eine zweite Meinung noch hat. Gut, dann machen wir einmal hier die richtige Stimmung. Ich muss überlegen, wo ich greifen muss. Was ist hier eingespannt? Ich gehe jetzt mal hier. Ja, ja. Den ja. Lautsprecher oder was? Oh, das hat nochmal genervt. Alter, ruhig sein, du Stimme. Ja, ja. Könntet ihr mal bitte, ja, bitte einfach mal die Schnauze. Wie heißt es? Eric Clapton. Can't Fight My Way Home. Oh. Könnte man schon gehört haben. Könnte man, muss man selber geschrieben? Ja, selber geschrieben. Der hat auch so ein bisschen Country gemacht. When I'm standing on the corner with a guitar in my hand, hoping that I can somebody's eyes, hoping they will understand that I ain't stood here for the good of my health, so I'm showing my play technique. I hope you think that I'm too weird for some kind of middle-aged freak. So nice to know Jesus still in business. But what I know, the gods walked dead like the people said, he's still in business. I met him a long time ago when I was driving down the road. I said, if you won't be real to me, cause I'm carrying the heavy load. But he sent me, he forgave me, and he called me one of his own. And I don't know that I'm too weak, but I'm on the walk alone. Jesus to the business. But what I know, the God's not dead like the people said, he's still in business. zubereitet. Sauber. 2 Stunden lang. Dann kommt das nächste. Was? Und mit dem warst du unterwegs? Ja. In den Engen gelandet. Aber sowas altert nicht, da gibt es keine kein Verfallsdatum dran. Ein Käffchen? Nein, ihr müsst sagen, was ihr, ich will euch auch nicht hier die Zeit stehlen. Ja, nee. Weil wenn wir jetzt schon Gitarren auspacken, dann ist es nicht mehr weit. Bis zum ersten Bier und dann... Bis sie uns in den Keller schicken. Nach draußen zum Geld verdienen. Auf der Straße. München. Genau, München. 12 Uhr, minus 10 Grad, die Frisur hält. Interessantes Geräusch. Ja. Wenn zwei, Glas daneben. Nee. Wenn zwei Tassen gleichzeitig um den Kaffee buhlen. Ach so. Genau. Der ist geschüttelt, nicht gerührt. Heißt Label D. Open G. Open D. Stundenlang machen, dann setzen sich irgendwelche Leute dahin. Oh. Chorus und Flanging reingemischt. Oder? Ja, Chorus und Flanging. Gib uns Heil. Ja. Heil und dann. Thank you. all the dreamers like a river have a changing as it flows. And the dream was just a vessel that must follow where it goes. Trying to learn from what's behind you and never knowing what's in store. Cause each day a constant battle just to stay the dream for sure. Cause I will sail my vessel in the way of the world's dry. Like a bird upon the wing, these waters are my sky. I'll never reach my destination, even if I try. So I will sail my vessel in the way of the world's dry. There's mountains in the water, I don't know what takes some falls. When the good Lord is my captain, I can make it through them all. I will sail my vessel through the way of the world's dry. Like a bird upon the wind, these waters are my sky. Never reach my destination, the way I never try. So I will sail my vessel to the way of the world's dry. Das packen? Ja. Skilager. Morgen. Es skilagert. Ein Ski. Ein Ski. Zwei Ski. Eins von den Liedern, wo ich immer mal sage, das musst du mal wirklich richtig lernen. Das Angie von den Stones. Das ist immer nur so halbgar. Ja. Kann ich nicht wirklich. Ja. Ich weiß es nicht. Was soll's? Boah, Blutdruck aber gleich hier auf die 150. Boah. Ich kann am Wochenende den ganzen Tag Kaffee trinken. Fünf Tassen ist mir egal. Das macht so ein fieses Geräusch, wenn er zu knackt bei den Mechaniken. Ja. Da weißt du schon immer. Du müsstest hier. Ich habe neulich gesurft, man soll es mit Graphit. Graphitpulver, dann knackst weg. Knackst weg. Thank you. Cool. Was ist das jetzt wieder? Wie? Don't Let Me Beam ist alles dünn. Von? Boah, das ist irgendwo ganz alt, aus den 50ern oder 60ern. Weiß ich nicht. Ich kenne es von, es gibt von Gary Moore eine recht schöne Version davon. Ja. Weil die ist natürlich wieder. Gary Moore-mäßig. Gary, gib alles. Gib alles. You tell him, Gary. Genau, der Kaffee vor seinem Trieb. so oder so irgendwie. Ja, 1000 Strophen, glaube ich, oder? Rekord der Rising Sun. The Rising Sun. Rising Sun. In Brüsten. Adieu. Spiel die Mandy, ich bin allein Unterhalter. Das könnten wir eigentlich ausbauen. Mit der Bariton-Gitarre und Metal-Brett. Bei den Moskau? Weißt du nicht? Das ist, oder das ist ein von Vorübungsdingen oder? Keine Ahnung. Ja. Whiskey in the Jar hätten wir fast gespielt gestern. Das war auf der Setlist. Ah. Was haben wir euch dann erspart? Was hat euch aufgehalten? Intuition. Falsche Getränkeauswahl. Das Gefühl. Whiskey in the Jar. Oder Weißwein in Aschheim. Aua. Aua. Weinschorle ist süß-sauer. Sauer. Weinschorle weiß-sauer. Was meine? Habe ich dir schon gezeigt? Was? Die Tin Whistle. Die kleine kenne ich ja. Nein! Die große ist. Oh, verrückt. Muss ich schon sein wieder ein Stimmgerät sein Leben lassen. klingt schön. Ja? Ja, ist schön tief. Das ist aber dieselbe Anzahl Löcher drin. Also die Griffweise ja. ist gleich wie bei der Tin, ja. aber die ist halt doppelt so lang, glaube ich. Ja. Weißt du, musst hier, anstatt hier mit den Finger gucken, ja. muss man mit den Finger Fleisch backen, ja, weil so die, dafür drauf. Sind sie zu weit entfernt. Ja. Da muss man so irgendeine super Griffweise, wo das mit den Fleisch, und das ist nicht so einfach. Vor allem der Hobbit-Lied. Du kannst nämlich, genau, du kannst so ein Bending machen, ja, ja. indem man den Finger so abrollt. So Brian Adams, I'm ready. Ist es, da ist so eine I'm drin. Ready. Und beim Titanic, ich glaube, Titanic Melody ist auch mit so einer Whistle. Wie heißt das hier von der Chéline Dion? My heart will go on. Genug Platz für zwei gewesen. Sollte nicht sein. Meine Meinung zu Titanic ist, auf dem Stück Holz wäre genug Platz für zwei gewesen. Ja. Genau, wir warten auf Titanic 2. Nächstes Mal mit mehr Rettungsbooten. Titanic Reloaded. Gut. Ach du weißt. Blub, blub, blub. Ja, ja, ja, so ist es. Ja, Benni, der zockt jetzt. Der zockt. Der tut jetzt Minecraften. Thank you. So ein Gürtel. Wenn man den wegstellt. Vier Tonarten. Das ist, was weißt du? In G ist das. G. Dann C. Und dann? C haben wir auch. Und jetzt? Da kommt der Refrain, ist dann, wie geht das? Wo weiß ich gar nicht, wie mich aussehen. Oh, ja, fangen wir noch. F. Irgendwie auch noch. Ja, was auch immer. Ja, ja. das Stichwort. You had to be there. Ach, whatever. You had to be there. Irgendwas war das. Man muss dabei gewesen sein. Hinterher kann man es nicht ziehen. So. Ich bin das ist ja blöd, ich spiele das ja hier in jedem Kappen. Capo ist auch da drin. Ist doch vom alten Mischpulten. Was hat mit dem eigentlich gemacht? Vercheckt. Vercheckt, nee. Hast du verkauft noch? Verkauft. Für 30 Euro. Und dann haben sie sich noch überboten. Hat einer dann 50 mit Versand. Was ist letzter Preis? Der Mischpult macht ist ziemlich gesättigt. Ja, so analog-Teller Gele rein rumstehen. Ja. Nee, es ist aber ein Mordschuh. So, Dalla. Mal langsam über die Heimreise nachdenken müssen. Ich stelle jetzt erstmal schon mal die Gitarre. Ja. Baby. Wir kommen nicht mehr raus. Eine endlose Schleife. So, also eine Gitarre ist schon mal weg. Das nähert sich dem Ende. Wie sieht aus? Servus. Jetzt könnte man. Ich kann schon zum Mittagsschläfchen übergehen. Okay, zockt. Benni zockt, der hat sich aber nicht geniert. Der hat sich nicht geniert, anzufangen zu zocken, ja. Weil er mit dem Skype-Mikro. Achso, das stimmt. Also